Der SPD-Kanzlerkandidat und Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier versucht den Koalitionspartner CDU zu einer schnellen Entscheidung für die Rettung von Opel zu drängen. Die Politik müsse jetzt handeln und um jeden Arbeitsplatz kämpfen, sagte Steinmeier Bild am Sonntag. Für die SPD steht außer Frage, dass die Bundesregierung Opel nicht aufgeben darf, nicht aufgeben kann. Franz Müntefering in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Ich finde nicht gut, dass die Bundeskanzlerin sagt, das gibt es nur bei den Banken, das gibt es nicht bei den Unternehmen. Wenn man eine Stadt, wenn man eine Region massiv deindustrialisiert, hat das erheblichste Konsequenzen. Man muss versuchen, die Pflöcke unserer Industriegesellschaft und der produzierenden Bereiche zu halten. Das hat mit System sehr wohl was zu tun. Zurückhaltender äußerte sich Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Opel, so Steinbrück im ARD-Fernsehen, sei zwar kein systemrelevantes Unternehmen, gehöre aber zur industriellen Basis Deutschlands, die man in einer Krise nicht leichtfertig aufs Spiel setzen könne. Opel ist als ein Automobilunternehmen mit 26.000, 28.000 Beschäftigten und so viel Beschäftigten in der Zulieferindustrie sicherlich ein so großes Unternehmen, dass man aufpassen muss, nicht 50.000 Menschen plötzlich arbeitslos zu haben mit den damit verbundenen sozialen Kosten. Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel im Konflikt um Staatshilfen für Opel übte SPD-Vize Andrea Nahles im Bremer Kurier am Sonntag. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft hatte Merkel mit besorgtem Timbre in der Stimme Nachbesserungen am Konzept zur Rettung von Opel verlangt, im Grunde aber alles offen gelassen. Wir werden helfen, wenn der Nutzen für alle Menschen größer ist als der Schaden. Merkel, so Nahles weiter, dürfe es nicht zulassen, dass ihre Minister, gemeint waren Innenminister Wolfgang Schäuble und Wirtschaftsminister zu Guttenberg, öffentlich Menschen verunsicherten, die um ihre Existenz bangten. Fast gleichlautend hatten zu Guttenberg und Schäuble öffentlich über eine Insolvenz von Opel nachgedacht. Für die Frage, wie wirtschaftlich notleidende Unternehmen, große, kleine, mittlere, am besten nachhaltig wirtschaftlich gesichert werden können, kennt unsere Rechtsordnung ein sehr bewährtes Instrument und das heißt Insolvenzordnung. Das sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Der Vorsitzende der CSU-Mittelstandsunion, Hans Michelbach, sagte der Nachrichtenagentur DDP mit Blick auf die SPD, aber auch auf die CDU-Ministerpräsidenten Rüttgers und Koch, der nahende Wahltermin dürfe kein Grund sein, die Vernunft abzuschalten. Nicht die Politik stelle die Zukunft von Opel in Frage, sondern das Handeln des Unternehmens. Es verstärke sich der Eindruck, dass Opel und der Mutterkonzern General Motors das Unternehmen ausschlachten und für den verbleibenden Rest den Staat und damit die Steuerzahler zur Kasse bitten wollten. Der hessische Ministerpräsident Roland Koch, in dessen Bundesland der Hauptsitz von Opel Deutschland mit 15.000 Beschäftigten liegt, forderte in Bild am Sonntag seine Parteifreunde auf, das Gerede so wörtlich über eine mögliche Opel-Insolvenz schleunigst einzustellen und weiß sich darin einig mit dem SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering. Das ist das Einknicken, ehe man wirklich die Möglichkeiten geprüft hat. Das finde ich überhaupt nicht gut. Lass das sein, schon den Ausweg zu suchen. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Martin Kannegießer, lehnte im Deutschlandfunk staatliche Hilfen zur Rettung von Opel kategorisch ab. In einem System, in dem wir davon ausgehen müssen, dass es immer mehrere Anbieter gibt, dass der Staat für Wettbewerb sogar sorgen muss, ist immer, wenn ich einen herausgreife und den stütze und den anderen nicht, habe ich den Wettbewerb verzerrt und damit der Ineffizienz Tür und Tor geöffnet. Der Staat überfordere sich, wenn er einzelne Unternehmen vor der Pleite retten wolle und laufe sehenden Auges in eine noch größere Krise.